Während die Lage bei den Räubern seit Jahren stabil ist, stellen die Jäger für Anlieger wie Forstwirte unvermindert ein ernstes Problem dar. Insbesondere zur Balzzeit im Frühjahr durchbrechen immer wieder einzelne Exemplare den Jägerschutzzaun und durchwühlen Schuppen, Garagen und Altglascontainern nach Schnapsflaschen und Baumaterialien für den rituellen Hochstand. Es steht zu befürchten, dass alleine in Süddeutschland pro Hektar und Jahr Waldfläche ein Schaden von 100 Festkilometern entsteht. Die Dunkelziffern sind hoch wie nie, weil sich viele Geschädigte aus Scham oder aufgrund von tödlichen Verletzungen weigern, bei der Polizei Meldung zu erstatten. Die Waldforschung steckt tiefer denn je in der demoskopischen Krise, sodass allen Anstrengungen zum Trotz bis heute nicht zuverlässig ermittelt wurde, wie viele Jäger genau sich in deutschen Forsten versteckt halten. Mehr als ein Drittel aller bayerischen Wälder sind schlechter erforscht als die Rückseite des Mondes, wie der Städte- und Gemeindetag alljährlich anprangert. Die Population der Frauenmörder scheint sich hingegen auf einem niedrigen Niveau eingependelt zu haben. Stand noch vor 20 Jahren hinter jedem zweiten Baum ein Sexualstraftäter, der nach Einbruch der Dunkelheit auf alleine im Wald spazierende Frauen wartete, so dürfte es heutzutage schätzungsweise nur hinter einem von 10 sein. Experten sind sich weitgehend darin einig, dass sich die meisten Sittlichkeitsverbrecher schlicht gegenseitig umbrachten. Irrtümlich freilich, wie das in übervölkerten Habitaten des Öfteren vorkommt. Als angespannt, wenn nicht kritisch, gilt nach wie vor die Situation bei den Werwölfen. Zahlreiche Berichte über Schwarzschlachtungen wurden zwar bisher in keinem einzigen Fall offiziell bestätigt. Andererseits liegen die Zeugenaussagen verschiedener Rehe und Wildschweine vor, die nur knapp dem Angriff eines verwilderten Werwolfs entkommen konnten. Hierbei kann die Beurteilung der Lage nicht unabhängig vom Hexenvorkommen geschehen. Als natürliche Kulturfolger sind Untote und Wiedergänger prinzipiell im Umfeld von Hexenpopulationen zu finden, die wiederum schon vor Jahren von der UNESCO auf die rote Liste der aussterbenden Schauerfiguren gesetzt wurden. Doch es gibt auch gute Nachrichten. Unabhängig voneinander ist es den Schutzverbänden im thüringischen Erzgebirge als auch im Bayerischen Wald gelungen, Zigeunersippen erfolgreich auszuwildern. Gerade bei den Sommertouristen ist die Beobachtung eines Lagers des fahrenden Volkes während der frühen Abendstunden tief im Wald zur beliebten Attraktion avanciert. So gibt es mittlerweile diverse Anbieter, die mit Dämmertouren und garantierter Sichtung eines Stammeshäuptlings werben. Prospekte zeigen grünliche, mit Restlichtverstärker geschossene Aufnahmen, auf denen jüngere Männchen und Weibchen bunt kostümiert um ein Lagerfeuer tanzen. Vereinzelt werde selbst Wahrsagerei wieder in der freien Wildbahn beobachtet. Der Sächsische Landesverband für Mittelalterpflege erklärte, dieser Erfolg sei ein ermutigendes Zeichen für die in nächster Zeit geplante Wiederansiedlung des gemeinen Gauklers, des trügerischen Quacksalbers, des Landsknechts sowie des nostalgischen Zonengrenzsoldaten. Doch abgesehen von diesen sicherlich beachtlichen Fortschritten herrscht insgesamt die Besorgnis vor, dass spätestens unsere Enkel keine Chance mehr haben werden, im deutschen Wald ordentlich ausgeraubt, verhext oder erschossen zu werden. Es fehle, so der Sprecher des Landesverbandes, nach wie vor der politische Wille, ausreichend Kinder im finsteren Wald auszusetzen. Dies würde, wie auch in ähnlich gearteten Fällen, stets mit begrenzten finanziellen Ressourcen begründet. Eine Stellungnahme des Bundesverbandes der Gehängten zum Thema nachhaltige Ansiedlung von Gespenstern lag bis Redaktionsschluss leider nicht vor.